Anlässlich des 5. Todestages vom Genossen Kim Jong-il besuchten am 17. Dezember die ausländischen Diplomaten, Vertreter der internationalen Organisationen, ausländischen Militärattachés in der TVJK, die Familien der Auslandskoreaner, die mit Kim Jong-il eng verbunden waren, die Gedenkdelegation der Japan-Koreaner, die Delegation des Generalverbandes der China-Koreaner, weitere ausländische Gäste und Auslandskoreaner, den Sonnenpalast Gumsusan, und ehrten den verstorbenen Staatsführer Koreas. Auch der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas und seine Mitarbeiter erwiesen im Sonnenpalast dem Genossen Kim Jong-il Hochachtung.